Nummer 89, unbekannt. Kriminalhörspiel in zwei Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Elmer Leonard. Teil 2. Jack Ryan soll für den zwielichtigen Mr. Paris einen gewissen Robert Leary Jr., alias Bobby Lear, ausfindig machen. Einen Psychopathen, der schon 20 Menschen umgebracht hat. Doch als Ryan ihn zum ersten Mal sieht, liegt Leary im Leichenschauhaus, erschossen von einem ehemaligen Komplizen. Jetzt ist Mr. Paris an Learys Ehefrau und Erbin interessiert, deren Unterschrift plötzlich $300.000 wert ist. 5. Mai 1976, 19.30 Uhr, Jacks Wohnung. Ich habe die Vereinbarung bei ihr liegen lassen und werde in ein, zwei Tagen wieder anrufen. Wie hat sie reagiert? Was hat sie gesagt? Darüber reden wir später. Jetzt gehe ich erstmal was essen. 6. Mai, 22 Uhr, Jacks Wohnung. Ja? Wo waren Sie? Ich habe den ganzen Tag versucht, Sie zu erreichen. Warum? Ich habe mir Sorgen gemacht. Ich bin im Supermarkt gewesen und die haben gesagt, Sie liegen krank zu Hause. Ich habe dauernd angerufen und es hat sich niemand gemeldet. Das war nett von Ihnen. Können Sie vorbeikommen? Jetzt? Wenn Sie können. Ich habe Ihnen schrecklich viel zu erzählen. 6. Mai, 23 Uhr, Denise Apartment in Pontiac. Auf dem Hinweg war ich ziemlich nervös, weil ich nicht wusste, dass Sie einem nur das Gesicht auf einem Monitor zeigen. Und was wollte die Polizei? Wissen, wann ich ihn zuletzt gesehen habe und so. Wie fühlen Sie sich? Oh, prima. Ich kann einfach nicht glauben, dass er tot ist. Es ist vorbei. Und ich habe nichts damit zu tun. Ich könnte vor Freude in die Luft springen. Was hat dieser Mr. Paris gesagt? Er hat irgendwas von einem Vermögen gesagt, das mir zusteht, wenn ich eine Vereinbarung unterschreibe. Aber Bobby hat nichts gehabt, was wirklich was wert war. Vielleicht ist es eine andere Art Besitz, als Sie ihn sich vorstellen. Es könnten Wertpapiere sein, etwas in der Richtung. Ich hatte keine Wertpapiere. Ich bezweifle, dass er überhaupt wusste, was es war. Jemand könnte ihm welche hinterlassen haben, sein Vater oder so. Soweit ich weiß, hatte er keinen Vater und keine Mutter. Er war ein Schläger, er war rauschgiftsüchtig, er hat Leute umgebracht. Haben Sie das gewusst? Ich glaube schon. Ich wollte es nicht wissen. Ich habe getrunken. Er ist immer verhaftet worden und wenn er verurteilt wurde, hat man ihn in eine Nervenheilanstalt geschickt. Irgendwann erzähle ich Ihnen von Bobby. Irgendwann erzählen Sie mir von sich, wenn Sie Lust haben. Aber sind Sie jetzt gar nicht neugierig, was es mit diesem Vermögen auf sich hat? Was hat der Typ da noch gesagt? Das war alles. Mir steht etwas zu. Und er sagt mir, was es ist, wenn ich die Vereinbarung unterzeichne. Wollen Sie sie sehen? Ja, schon gut. Was bekommt er, eine Provision? Er bekommt die Hälfte. Die Hälfte? Dafür, dass er ihm was gibt, was ihm gehört? Er hat gesagt, ich wüsste nichts davon, wenn er nicht wäre. Und er hat eine Menge Arbeit damit gehabt. Er geht mit Ihrem Geld sehr großzügig um. Hat er gesagt, was diese Vermögensgegenstände wert sind? Er hat gesagt, ein ansehnlicher Betrag. Sind Sie nicht neugierig? Ich glaube, es ist ein Köder. Ich habe ihn gefragt, ob er mir was verkaufen will. Was hat er gesagt? Nein, hat er gesagt. 10. Mai, 9 Uhr, Mr. Paris Suite im Pontchartrain. Mein Gott, ist die Frau verrückt? Ich begreife das nicht. Es gefällt mir nicht, hier herumzusitzen und darauf zu warten, dass eine Säuferin, die in einem Supermarkt arbeitet, zu Potte kommt. Jack gefiel es nicht, hier zu sitzen und dem Kerl zuzuhören. 3-mal habe ich mit ihr telefoniert, aber sie hat sich noch nicht entschieden. Sie hat zu viel zu tun, sie hat noch keine Zeit gehabt, darüber nachzudenken. Viel zu tun, ja was denn? Nüchtern zu bleiben vielleicht. Ach, nüchtern zu bleiben. Das könnte für Sie wichtiger sein als Geld. Haben Sie ja nicht gesagt, dass Sie Gerichtszusteller sind? Als ich Ihre Adresse bekam, ja. Dann wäre sie also nicht überrascht, wenn Sie ein paar Schriftstücke zustellen würden. Warum? Wollen Sie jetzt Klage erheben? Nein, ich schnappe es hier unter der Nase weg. Ich dachte, wenn Sie ihr irgendetwas hinhalten, das aussieht wie ein offizielles Schriftstück und sie unterzeichnet und es... Und sie bekommt nichts, weil sie nicht sofort unterzeichnet. Jetzt halten Sie doch mal kurz den Mund, ja? Wir haben hier eine ziemlich einmalige Situation. Viel mehr Geld als normal und eine nominelle Eigentümerin, die mir entweder nicht glaubt oder sich einen Dreck um das Vermögen schert, das ihr zusteht. Okay, wenn sie es nicht will, nehmen wir es uns. Wir heben etwas auf, das jemand weggeworfen hat. Aufheben? Ich würde es Austricksen nennen. Wenn Sie daran zu kauen haben, wie wäre es denn damit? Wenn wir unseren Profit verdoppeln, verdoppeln wir auch Ihr Honorar von 10% auf 20%. Das wären rund 60.000 Dollar dafür, dass Sie so tun, als würden Sie ein paar Papiere zustellen. Klingt das besser? Irgendjemand auf einem Meeting hatte gesagt, geh vorher in Gedanken die Alternativen durch. Wenn dann was passiert, bist du vorbereitet und gerätst nicht in Panik. Also dann, dachte Jack, tu es und nimm das Geld. Tu es nicht und vergiss die ganze Sache. Geh zur Polizei, ruf Dick an. Erzähl Denise alles und fahr weg. Oder? Herrgott, er sah es kommen. Er hatte es schon vorher gesehen, undeutlich, nicht so klar wie jetzt. Erzähl Denise alles und fahr nicht weg. Dreh den verdammten Spieß um, leg diesen Hurensohn rein. Zehnter Mai, 21 Uhr. Denise Apartment in Pontiac. Waren Sie es, der angerufen hat? Wo ist sie? Ich glaube, sie ist pinkeln. Wie viel hat sie getrunken? Die da und davor noch eine. Ihr schmeckt das Zeug. Wissen Sie, was Sie ihr antun? Wir plaudern. Ich erzähle ihr was, sie erzählt mir was. So haben Sie nicht mit ihr geredet, oder? Was ich gern wüsste, wie viel der Mann ihr geben will und wo er wohnt, dieser Mr. Paris. Ich habe sie angerufen. Seit 5 habe ich immer wieder angerufen. Was Sie nicht sagen. Gehen Sie zu einem Meeting? Im St. Joe's. Was machen die blutenden Herzen? Warum gehen Sie nicht ins Bett und schlafen ein bisschen? Danach unterhalten wir uns. Warum verfickst du dich nicht? Ich kenne das von früher. Erst sitzt sie ganz still da und sagt keinen Ton. Dann fängt das Zeug in ihr an zu wirken und sie kann den Mund nicht mehr halten. Warum halten Sie ihn nicht? Warum verschwinden Sie nicht? Mann, Sie sind der Partykiller. Wir amüsieren uns prima. Ich habe große Lust, die Scheiße aus Ihnen rauszuprügeln. Mir ist egal, ob Sie eine Waffe dabei haben. So sehr habe ich Lust dazu. Aber was hätten wir davon? Wir haben genug Probleme, stimmt's? Wo wohnt dieser Mr. Perez? Darüber unterhalten wir uns morgen. Ich mach keine Witze. Wenn Sie nicht abhauen, fliegt gleich einer von uns durchs Fenster. Sie unternehmen in Zukunft nichts ohne mich. Richtig, ich rufe Sie an und hol mir Ihre Erlaubnis. Und jetzt gehen Sie! Gibt's hier noch mehr Wein? Sie hat alles getrunken. Okay, ich melde mich. Bleibt jetzt ganz locker. Na schön, da wären wir. Na, amüsieren Sie sich gut. Fick dich. Na, fick dich selbst, du dämliches Weib. Morgen früh wirst du dich ganz toll fühlen. Wenn du willst, sage ich denen im Supermarkt, du bist krank. Hm? Vielleicht wollen sie wissen, wie lange du nicht kommst. Eine Woche? Monat? Macht man das so? Was ist das? Wie nennst du das? Den 12. Schritt oder was? Du bist mein erster Fall. Willst du mir wirklich helfen? Ja, na klar. Dann hol mir noch eine von denen, los. Hol 2. Ja, geh doch selbst. Oh, du würdest mich gehen lassen? Wenn ich das nicht täte, hättest du noch mehr Grund, dir leid zu tun. Du bist ein mieser Schwanz, bist du. Wie all die anderen auch. All die anderen? Was, Männer? Damit willst du mir kommen? Ach, nuckel doch weiter an deiner Flasche. Arschloch. Wie wär's mit Knie? Oh, du verdammtes Knie. Oder Schulter. Du miese, erbärmliche Schulter. Du bist wirklich witzig. Ich bin jemand, der die Wörter buchstäblich nimmt. Ich hab nicht viel Fantasie. Wenn ich was sehe, sage ich, was es ist. Ich sehe dich da sitzen und Wein trinken. Vielleicht denkst du, man hat dir übel mitgespielt. Und willst es mir heimzahlen oder deinem Mann oder deiner Mutter? Ich weiß nicht, warum du trinkst, aber ich sehe, dass du dich umbringst. Und das darf nicht passieren, bevor ich das Geld bekomme. Wie viel verdienst du überhaupt daran? Und dann bearbeitest du mich noch ein bisschen, ne? Wie kommst du überhaupt an mein Geld ran? Wolltest du mich heiraten? Mann, das muss ja verdammt viel Geld sein. 300.000. Du solltest die Hälfte bekommen, aber so, wie sie sich das jetzt vorstellen, bekommst du gar nichts. 300.000 Dollar? Bobby hat was gehabt, was so viel wert war? Es sind Aktien. Sein Vater hat sie ihm überschrieben, als er geboren wurde. Es sind schon ein paar Flaschen Wein, oder? Bist du wirklich? Oder gehört das zu deinem Blödsinn? Ich habe nicht nach dir gesucht, als ich zu dem Meeting gegangen bin. Als du deinen Namen genannt hast, war ich immer noch nicht sicher. Erinnerst du dich daran, wie du mit mir in der Bar gesprochen hast? Virgil hat davon geredet, ich bin mir nicht sicher. Wo sind meine verdammten Schuhe? Da seid ihr ja. Wo willst du hin? Raus! Geh mir aus dem Weg! Wenn du jetzt ins Bett gehst, fühlst du dich morgen ziemlich gut. Und wenn du mich aufhältst, habe ich nur noch mehr Grund, mir leid zu tun. Stimmt's? Du bist schuld, du verdammter Hurensohn! Ich hab's mir anders überlegt. Es ist mir egal, was du denkst. Du gehst ins Bett. Und wenn ich dich tragen muss... Okay! Lass mich los mit. Zieh dich aus. Ah, jetzt sind wir geil, wie? Ich hab mich schon die ganze Zeit gefragt, wann es dazu kommt. Die ganze Zeit habe ich mich schon drauf gefragt. Hab gedacht, ich weiß auch nicht. Vielleicht hat er ja keine Eier. Oh, Ryan, hey, ist das dein Problem? Keine Eier? Hier, nimm die Pillen. Nimm die Pillen. Ich bleib heute Nacht hier, im anderen Zimmer. Hey, Ryan, willst du nicht ficken? Ach. Mieser Schwanz. Komm her doch, du mieser Schwanz, du dreckiger kleiner Schwanz. Zeig doch mal, ob du überhaupt für irgendwas gut bist. Hey, Ryan. Ryan, hey. Er hörte noch, dass sie ihn einen verkommenen Dreckskerl nannte, dann wurde es still. In der Nacht dachte er meistens an Mr. Paris, wenn er in dem Segeltuchsessel aufwachte. Wie konnte er es schaffen, ihm die Aktien abzuluxen? Komisch, um Denise machte er sich keine Sorgen. Am Morgen hörte er sie aufstehen und ins Bad gehen. Es tut mir leid. Dass du versucht hast, mich zu verführen? Als ich aufwachte, habe ich mich an Sachen erinnert, die ich gesagt habe. Es tut mir leid. Wie fühlst du dich sonst? Beschissen. Aber für eine Sache bin ich dir dankbar. Nämlich, dass du mich nichts mehr hast trinken lassen. Darüber hinaus gibt es wohl nichts mehr zu besprechen zwischen uns. Ich finde schon. Ich werde dich nicht zwingen, irgendetwas von dem zu glauben, was ich sage. Aber ich bitte dich, zuzuhören. Du darfst nicht an was anderes denken, während ich rede. Oder mich mit irgendeiner klugscheißerischen Bemerkung unterbrechen, okay? Mhm. Tja. Alles hat damit angefangen, dass ich von diesem Mr. Paris... Denise war müde und ihr war schlecht. Sie rauchte und trank kleine Schlucke von dem kalt werdenden Kaffee, während er in ruhigem Ton zu ihr sprach. Sie mochte seine Stimme und hätte ihm gern geglaubt, aber im Moment spielte es keine Rolle. Sie sah schrecklich aus und fühlte sich schrecklich und wollte nicht hier sein. Ich glaube, ich gehe wieder ins Bett. Das ist das Schwerste, was ich je in meinem Leben gemacht habe. Ich erzähle dir alles, aber ich könnte etwas verlieren, was mir sehr viel bedeutet. Was? Das Geld? Ach, Scheiße! Du hörst nicht zu. Entweder hörst du mir nicht zu oder du glaubst mir nicht. Warum sollte ich? Weil ich alles bin, was du hast. Wenn du das Geld willst, musst du jemandem vertrauen. Ich habe nicht gesagt, dass ich es will. Und du hast nicht gesagt, dass du es nicht willst. Verdammt nochmal, wach auf und hör mir zu! Du hast drei Möglichkeiten. Entweder du vertraust Mr. Paris oder Virgil Royal oder mir. Virgil und Mr. Paris wollen das ganze Geld haben. Und notfalls werden sie dich töten. Sie haben Menschen umgebracht oder umbringen lassen und es macht ihnen nichts aus. Ich will dir helfen, das Geld zu bekommen, weil ich dir etwas schulde. Oder vielmehr schulde ich ihnen auch etwas. Und was würde ich dir schulden? Ach, du schuldest mir gar nichts. Warum nicht? Ich will diese Sache hinter mich bringen und ein gutes Gefühl haben, deswegen. Meinetwegen, verstehst du? Du bist auf genug Meetings gewesen. Du musst eigentlich wissen, wovon ich rede. Wie würden wir es anstellen? Ich rufe Mr. Paris an und sage ihm, du wärst völlig hinüber. Wenn er mit den Papieren herkäme, könnte ich vermutlich deine Unterschrift bekommen. Gut. Und dann? Du kannst nicht mal den Füller halten. Dann sage ich ihm, er soll die Papiere hier lassen. Ich bringe dich dazu, sie zu unterschreiben, wenn es dir besser geht. Wenn er die Vollmacht ausgefüllt hat, die er der Aktiengesellschaft schicken will, wissen wir, um welche Papiere es sich handelt. Er sieht nicht so dumm aus wie jemand, der einen Fehler macht. Dumm ist er nicht. Aber vielleicht zu gierig. 11. Mai, 9.15 Uhr, Mr. Paris Suite. Sehr schön, Mr. Ryan. Ich und Raymond sind schon unterwegs. Hast du schon mal den Spruch gehört, bescheiße nie an Bescheißer? Den kenne ich gut. Ich glaube, unser Freund kennt ihn nicht. 11. Mai, 10 Uhr, Denise Apartment in Pontiac. Wo ist sie? Im Schlafzimmer. Ja. Miss Leary? Na, Miss Leary, wie fühlen Sie sich, meine Liebe? Ja. Eine Schande, dass unser Mädchen so krank ist. Sehen Sie mich an, ich habe was für Sie. Oh, fick dir ins Knie. Wenn Sie diese Papiere hier unterschreiben, kleine Frau, können Sie so lange schlafen, wie Sie wollen. Dein Arsch, mein Bett runter. Raymond, komm her. Setz Sie hin und zieh den Tisch ran. Oh, tut mir leid, Miss. Sie kriegen eine neue Lampe. Kommen Sie. So ist gut. Haben Sie die Äuglein aufgekriegt? So ist unser Mädchen brav. Hier halten Sie den Füller. Sie müssen nur Ihren Namen hinsetzen. Da, wo die kleinen Kreuzchen sind. Ja, da unten, ganz am Rand. Komm, komm, komm, komm. Los, Süße, Sie können das schaffen. Raymond, leg Ihre Hand hin. Ja, Sie können das schaffen. Los, komm. Unterschreiben Sie das verdammte Ding hier. Verdammt nochmal. Wo ist Ryan? Bringt die Scherben in die Küche. Hat sie unterschrieben? Sie kann nicht mal gerade auspinkeln, dieses gottverdammte besoffene Weib. Es gibt nichts Schlimmeres als besoffene Weiber. Vielleicht, wenn sie etwas nüchterner wird. Mein Gott, bei dieser Sache habe ich nichts anderes gemacht als warten. Warten, bis sie gefunden wird, warten, bis sie es sich überlegt, warten, bis sie nüchtern wird. Vielleicht will sie was trinken, wenn sie sich ein bisschen erholt hat. Und ich sage, okay, aber erst musst du ein paar Papiere unterschreiben. Bei ihrer derzeitigen Verfassung könnte das funktionieren. Sie setzen $30,000 darauf, dass es funktioniert. Wenn nicht, sehe ich nicht, wozu ich sie noch brauche. Ja, das ist mir recht. Ich hatte nie die Absicht, daraus eine Lebensstellung zu machen. Geben Sie mir bis Mittag Zeit und ich rufe Sie an. Okay. Hier sind zwei Ausfertigungen der Vollmacht. Es schadet nicht, wenn beide unterschrieben sind. Was steht da? Ich, Denise L. Leary, bestelle hiermit Francis X. Paris zu meinem... Was ist? Verdammt, kein Firmen- oder Aktienname. Die Stellen sind freigelassen. Sie hätten meine Lampe nicht kaputt machen brauchen. Hör mal, es ist mir egal. Wenn ich nicht unterschreibe, bekommt er auch nichts, oder? Belassen wir es doch dabei. Zuerst möchte ich noch was ausprobieren. Hallo, Virgil? Ich habe Ihnen doch versprochen, dass ich mich bei Ihnen melde. Unter anderem. Wie wäre es, wenn wir uns zu einem kleinen Plausch treffen? Ich hätte Ihnen einen Vorschlag zu machen. 12. Mai, 10 Uhr. Jacks Wohnung. Mrs. Leary hatte sich anders überlegt. Sie möchte jetzt doch mit einem Anwalt reden, um festzustellen, ob man sie nicht zwingen kann, ihr den Namen der Gesellschaft zu verraten. Lass Sie nicht sagen. Keine Angst vor einem Prozess? Warum kommen Sie nicht vorbei? Wir unterhalten uns darüber. Was halten Sie davon, wenn wir heute Abend zusammen essen gehen? Ich kenne da einen guten Italiener an der Woodward, okay? Um 7? Bis dann. 12. Mai, 20 Uhr, im Paradiso. Na, schmeckt es Ihnen? Ja, da sind Sie endlich. Wir haben uns schon mal was bestellt. Ich bin aufgehalten worden. Das ist das in Lokal hier, wie? Ja, immer voll. Weiße Tischtücher, gutes Essen. Ja, kann mit ein paar Negerlokalen bei uns mithalten. Können wir vielleicht zur Sache kommen? Okay. Wie wär's damit? Sie sagen uns, was für Aktien es sind. Mrs. Leary verkauft sie und gibt Ihnen $10,000 für Ihre Bemühungen. Das habe ich befürchtet. Oder wir strengen eine Auskunftsklage gegen Sie an. Die erste Möglichkeit spart Zeit und Gerichtskosten. Bei der zweiten bekommen Sie gar nichts. Ich glaube, die Sache wächst Ihnen über den Kopf. Raymond, du machst dich besser auf den Weg, wenn du noch zu deinem Eishockeyspiel willst. Ja, das mache ich wohl besser. Und Sie nehmen ein Taxi? Mhm. Warum nicht? Raymond war noch nie beim Eishockeyspielen. Ich habe mich schon drauf gefreut. Wir sehen uns dann später. Ich habe Ihnen 30 Riesen angeboten, aber Sie glauben, dass Sie noch mehr rausholen können? Vielleicht ist es mir scheißegal, ob ich was bekomme oder nicht. Vielleicht ist das bei ihr genauso. Ich sehe schon, ich rede besser noch mal selbst mit der Lady. Hm? Sie haben doch schon mal mit ihr geredet, ohne großen Eindruck auf Sie zu machen. Ich habe ihr erzählt, was Sie vorhatten. Und irgendwie kam es ihr wie ein Scheißgeschäft vor, wenn Sie sich alles unter die Nagel reißen. Wir haben über diverse Möglichkeiten gesprochen, das war alles. Wenn wir vor Gericht gehen und ziehen den Nachlass... Mein Freund, solange die Lady die Vereinbarung nicht unterschreibt, gibt es gar keine Aktien. Wenn ich vorgeladen werde, sage ich dem Richter, was für Aktien, euer Ehren? Ich weiß nicht, wovon hier die Rede ist. Verstehen Sie? Ja, aber ich glaube, wir reden aneinander vorbei. Ich hoffe, es macht Ihnen nichts aus, allein zu essen. Im Gegenteil. Wir sind sowieso fertig, oder? Jack ging an der Bar entlang nach vorne ins Foyer. Dieser Mistkerl. Als ob nichts, was er gesagt hatte, ihn irgendwie beeindruckt hätte. Saß da und aß seinen Fisch. Schickte Raymond zu einem Eishockey. Eisstadion, Sie wünschen? Um wie viel Uhr fängt das Spiel an? 8:30? Heute Abend spielen die Wings in Montreal. 12. Mai, 21.50 Uhr. Vor Denise Apartment House in Pontiac. Für Jack stand fest, dass Raymond Guidry zu Denise gefahren war. Seit er vom Paradiso aufgebrochen war, fragte er sich, ob er wohl rechtzeitig ankäme. Als er ausstieg und auf das Haus zuging, merkte er, dass etwas nicht stimmte. In der Eingangshalle von Denise Apartment House brannte kein Licht. Und jetzt ging die Tür auf und jemand kam heraus und zeigte auf ihn. Mai, 22.20 Uhr, Mr. Paris Suite. Wir werden natürlich die Polizei rufen, wenn Sie eine Liste der Sachen aufstellen könnten, die gestohlen wurden. Eine Liste, mein Freund, Sie haben Unterlagen gestohlen, deren kommerzieller Wert unschätzbar ist. Deswegen nehmen Sie mir hoffentlich die Frage nicht übel, was Sie deswegen unternehmen wollen. Oder muss ich Ihren Arsch wegen grober Fahrlässigkeit verklagen? Mr. Paris, Sie wissen, dass das Hotel für nichts, was im Zimmer bleibt, die Verantwortung übernimmt. Deshalb haben wir Schließfächer. Das ist eine tolle Einstellung. Wir benachrichtigen jedenfalls die Polizei. Wenn Sie mir also eine Liste der verschwundenen Sachen geben, außerdem werden Sie sich mit Ihnen unterhalten wollen. Ich melde mich bei Ihnen. Gute Nacht. Und Sie geben mir die Liste? Richtig. Dann können Sie die Polizei benachrichtigen. Aber nicht, bevor ich es Ihnen sage. 12. Mai, 23.40 Uhr. Mr. Paris Suite. Was soll das heißen, du glaubst, du hast ihn erwischt? Ich weiß, dass ich ihn getroffen habe, wegen dem Blut. Was für Blut? Na, ich muss ihn richtig getroffen haben, als er wieder losgelaufen ist, aber es war dunkel. Wie gesagt, er ist durch ein paar Hinterhöfe gelaufen bis zu einer Straße, wo dieser Donutladen offen hat, eine Theke, wo man Kaffee trinkt und verschiedene Donuts. Moment, wo war das Blut? In diesem Lokal, von dem ich gerade rede. Der Junge der Theke steht am Telefon und wählt, bis er sieht, was ich in der Hand habe. Und dann scheißt er sich fast in die Hose. Wo ist der Mann hin, frage ich ihn. Und er zeigt auf eine Tür, die nach hinten rausgeht. Und dann sehe ich das Blut auf der Theke, wo er sich aufgestützt haben muss. Hinten raus war ein Abhang voll Gestrüpp. Und da liegt er wahrscheinlich. Bist du nicht nachsehen gegangen? Na, das ging nicht. Ein Streifenwagen kommt in die Gasse und leuchtet alles mit einem Suchscheinwerfer ab, während ich noch dastehe. Und dann kamen noch mehr. Sirenen von überall. Ich musste machen, dass ich wegkam. Also finden Sie ihn und er ist noch am Leben. Nein, ich sehe das nicht so. Er sagt Ihnen deinen Namen und wo du wohnst. Bist du deine Waffe schon losgeworden? Herrgott, wissen Sie, was mich die Weatherby gekostet hat? Die kann nicht 20 Jahre kosten. Ich lasse sie irgendwo verschwinden. Da draußen ist ein Fluss, der Detroit River. Da schmeißt du sie rein, auf deinem Weg über die Brücke nach Windsor in Kanada, wo du dich eine Zeit lang aufhalten wirst. Ich bin ziemlich sicher, dass ich ihn erwischt habe. Raymond, geh in ein Motel, ruf mich an, gib mir die Nummer, ich werde mich dann bei dir melden. 12. Mai, 23.40 Uhr. Denise Apartment in Pontiac. Wo bist du gewesen? Als ich die Schüsse gehört habe, wusste ich, dass du es sein musst. Raymond hat auf mich gewartet. Haben sie ihn geschnappt? Ich weiß nicht. Er ist hinter mir hergelaufen. Der Kerl ist verrückt. Läuft die Hauptstraße runter und ballert mit einer Flinte rum, egal ob jemand zusieht. Du bist ja voller Blut. Na. Mein Gott, der hat dich getroffen. getroffen? Nein, ich habe mich geschnitten. Nur an der Hand ist nicht schlimm. Hier, guck. Hol mir ein Pflaster und dann muss ich jemand anrufen. Wie läuft's? Wie ist es bei Ihnen gelaufen? 10.000, haben Sie gesagt. Für das ganze Papier? Sie haben es. Ja, ich habe es. Ich sehe es mir gerade an. Irgendwelche Probleme? Nein, nur ein paar Fragen. Zum Beispiel, was hier drin ist so viel wert? Und wie viel ist es wert? 10.000 war Ihre Zahl, erinnern Sie sich? Ich erinnere mich, wie schnell Sie zugestimmt haben. Ich war einer Meinung mit Ihnen. Warum sollen wir uns streiten? Vielleicht ist es mehr wert. Ich dachte, wir hätten uns geeinigt. Und jetzt wollen Sie sehen, ob Sie mehr rausschlagen können? Ich frage nur, wie viel es wert ist. Oder wie viel es für jemand anderen wert ist. Hey, wollen Sie die Nachfrage testen? Sie wissen ja nicht mal, was Sie da verkaufen. Aber Sie wissen es. Und der Mann, der es hatte, weiß es auch. Wenn Sie mit mir neu verhandeln wollen, okay. Aber ich muss erst sehen, was Sie haben. Verdammt! Was ist? Virgil will uns reinlegen. Hat er die Papiere? Ja, und er glaubt, sie sind mehr wert als 10. Warum gehen wir nicht ins Bett? Ich hätte ihm das nicht überlassen dürfen. Wir wollen heute Abend nicht mehr darüber reden, okay? Du weißt, wen er jetzt anrufen wird. 12. Mai, 23.40 Uhr, Mr. Paris Suite. Mit wem spreche ich? Wen wollen Sie denn sprechen? Sind Sie der Mann, dem heute Abend etwas weggekommen ist? Ja, mir ist etwas weggekommen. Naja, ich verkaufe Altpapier. Papier, das auf den Müll kommt, wenn niemand es haben will. 12. Mai, 23.50 Uhr, Mr. Paris Suite. Ich habe den ganzen Tag aus dem Fenster geguckt und keine Ahnung, was ich machen soll. Morgen wirst du was zu tun haben. Einer unserer Niggerfreunde aus dem Papiergeschäft hat sich gemeldet. Was ich nicht sagen. Will mir mein Eigentum zurückverkaufen. Ich frage ihn, für wie viel. Er sagt, er hätte schon ein Angebot von 10.000. Ich sage, okay, ich würde ihm 15 geben. Er sagt, wenn ich 15 bezahlen könnte, könnte ich auch 20 bezahlen. Ich sage, okay, also dann 20. Und glaubt er ihn? Er will es glauben, also tut er es auch. Haben Sie ihn gefragt, ob er Zweck nimmt? Die denken nicht darüber nach, wie jemand an 20.000 Dollar kommt. Die denken, jeder, der hier wohnt, ist reich und reiche Leute haben die Taschen voller Geld. Kommt er morgen? Nein, er sagt, er würde lieber nicht mit meinem Koffer ins Hotel kommen. Ich sage, rausmarschiert wäre er mit ihm, ohne dass es ihm was ausgemacht hätte. Aber er will sich mit uns um 2 Uhr in einem Lokal treffen, das Watts Club Mosambik heißt. 13. Mai, 9.40 Uhr, Denise Apartment in Pontiac. Ich such dir die Nummer raus. Ich meine nicht die Cops hier. Es ist vielleicht am besten, wenn ich zuerst Dick Speed anrufe und ihm erzähle, was passiert ist. Wie soll ich den Cops hier erklären, warum ich einen Kerl erschießen will? Verstehst du, was ich meine? Mach's, wie du willst, solange wir es hinter uns bringen. Er weiß das meiste sowieso schon. Ich will ihn fragen, ob wir Mr. Paris irgendwie... Ach, Scheiße. Ich kann ihm gar nicht alles erzählen. Wie soll ich ihm erklären, dass ich jemanden beauftragt habe, in ein Hotelzimmer einzubrechen? Den Teil erzählst du ihm nicht. Erzähl ihm von Raymond. Wir wollen nur, dass die uns in Ruhe lassen. Mit Virgil braucht das doch nichts zu tun zu haben, oder? Ich weiß nicht. Wenn ich erst mal den Deckel aufgemacht habe. Ruf ihn an. 13. Mai, 9.45 Uhr, Großraumbüro im 6. Dezernat. Ich wollte mit dir über was Bestimmtes reden. Ja? Ein Typ hat versucht, mich umzubringen. Das glaube ich gern. Welcher Typ? Erinnerst du dich an die beiden Kerle, die du für mich überprüft hast? Paris und Raymond Guidre. Okay, Paris und Guidre haben versucht, dich umzubringen. Nein, nur Guidre. Womit? Mit einer Flinte. Er ist hinter mir hergelaufen und hat mehrfach auf mich geschossen. Schaufenster sind zu Bruch gegangen. Du hast es der Polizei gemeldet. Das tue ich jetzt. Bist du nicht die Polizei? Der Polizei von Pontiac. Außerhalb von Detroit ist es mir scheißegal, wer dich umzubringen versucht. Sieh mal, ich rufe dich an, weil die Situation ein bisschen kompliziert ist. Ich bin mir nicht sicher, was ich Ihnen alles erzählen soll. Du meinst, ob du Ihnen von den Papieren erzählen sollst, die gestern Abend um 7:45 aus dem Pontchartrain Hotel Zimmer 1705 gestohlen wurden? Mein Gott. Bist du noch dran? Ja. Was hältst du davon, mit mir heute Nachmittag irgendwo hinzugehen? Vielleicht siehst du da den Typ, der versucht hat, dich zu erschießen. Wie klingt das? Ich glaube es nicht. Woher weißt du das alles? Ich meine, von den Papieren. Woher weißt du, dass sie gestohlen worden sind? Willst du darauf antworten? Ich hab dir gesagt, es ist kompliziert. So ist es. Willst du mit mir kommen oder nicht? 13. Mai, 13.50 Uhr. In Dick Speeds Einsatzwagen. Vor dem Watts Club Mosambik. Thunerfisch sagt, er wäre mit Virgil ins Punch gegangen. Einen Mann besuchen, hätte er geglaubt. Sag richtig, du hast nichts angestellt. Wenn er will, dass du ihn begleitest, um das Geschäft abzuwickeln, prima, gehst du mit. Sie sind um 20 vor zwei da reingegangen. Jetzt brauchen wir nur noch deine beiden anderen Freunde. Hier muss irgendwo St. Gregory sein. In der 7. und 8. Klasse habe ich da Basketball gespielt. Bist du da je zur Beichte gegangen? Nein, warum? Möchtest du sie mir abnehmen? Habe ich schon bei Tunafisch gemacht. Er hat dich nicht ausdrücklich erwähnt. Dein Name steht in keiner Akte. Aber, Herrgott, das ist so ziemlich das Dümmste, was ich von einem angeblich intelligenten Menschen gehört habe. Wie viel hast du ihm dafür gegeben? Bis jetzt noch nichts. Virgil sollte was bekommen, wenn es geklappt hätte. Ich habe gefragt, wie viel? 10 Riesen. Mein Gott, weißt du, was du da redest? Was spielt denn der Betrag für eine Rolle? Es war ein Einbruchdiebstahl, oder? Für Virgil ist das doch ein Klacks. Relativ gesehen. Er nimmt einem Typ was weg. Kein Geld, nur Informationen, die jemand anderem gehören. Ist das ungefähr die Marschroute, die dein Anwalt einschlagen wird? Ich weiß nicht. Ich gebe zu, ich habe einen Fehler gemacht. Und was jetzt? Das hängt von Virgil und Tunafisch ab. Wenn die mit dem Arsch im Schraubstock sitzen, kannst du nur beten, dass sie dich nicht mit hineinziehen. Hey, es ist 2:10. Wo bleiben deine Freunde? Da ist einer von ihnen. Raymond Guidre. Und wo ist der andere? 5 Minuten später waren sie ziemlich sicher, dass Mr. Paris heute nicht kommen würde. Raymond kam mit einem Koffer in der einen und einer großen Pistole in der anderen Hand aus dem Lokal gestolpert und fiel der Länge nach hin. Jack konnte das Blut hinten auf seinem Jackett sehen. Dick stellte seinen Fuß auf Raymonds Handgelenk und zog ihm die Waffe aus der Hand. Dann drehte er ihn auf den Rücken. Der ist tot. Oder hält den Atem an. Erkennst du ihn? Das ist Raymond Guidre. Du bleibst hier draußen. Dick ging mit einigen anderen Cops in das Lokal. Der Koffer lag da. Keiner der Cops berührte ihn. Sie kamen herüber, schauten sich Raymond an und sagten etwas oder schüttelten den Kopf. Ein Notarztwagen mit rotierendem Blaulicht und ersterbender Sirene rollte rückwärts auf Raymonds Leiche zu. Jack hob den Koffer auf, als wollte er ihn aus dem Weg schaffen. Dann ging er, ohne die Cops oder die Sanitäter anzusehen, um den Notarztwagen herum zu Dick Speeds Wagen und stieg ein. Er öffnete den Koffer und stöberte eine Weile in den Papieren herum. Er merkte rasch, dass er Zeit brauchte, um sich jedes Blatt einzeln anzusehen, falls nötig, bevor sie Mr. Paris den Koffer zurückgaben. Ob sie das tun würden? Sicher, sobald er bewiesen hatte, dass es seiner war. Warum nicht? Jack war sich nicht sicher, aber er faltete zunächst die Papiere mit Mr. Paris' Briefkopf und die Formulare mit seinem Namen drauf zusammen und steckte sie in die Innentasche seines Sakkos. Gehört das dir? Ich war nur dabei, es durchzusehen. Das sehe ich. Ich habe gefragt, ob es dir gehört. Nicht direkt. Nicht direkt? Was soll das heißen? Du weißt, wem es gehört. Herrgott, noch mal! Du kannst mit Sicherheit sagen, wem es gehört? Ich habe es noch nie vorher gesehen. Mit anderen Worten, durchsuchst du also Sachen, die jemand anderem gehören? Ich denke schon. Detective Olsen wird die Sachen in Gewahrsam nehmen. Wie kommt es eigentlich, dass du dich auf einmal, nachdem du mir bei dieser Sache so viel geholfen hast, benimmst wie ein Arsch? Wie kommt es, dass du dich gar nicht nach deinem Freund Virgil erkundigt hast? Du hast ihn in diese Geschichte hineingezogen. Willst du gar nicht wissen, wie es ihm geht? Du hast ihn ja gesehen. Ist er okay? Er ist tot. Virgil, komm. Willst du wissen, wie es Tunafisch geht? Er ist auch tot. Raymond Guidre ebenfalls. 3 Kerle sind bei einer Schießerei um einen Koffer getötet worden. Und du willst wissen, wieso ich mich benehme wie ein Arsch? 13. Mai, 19.30 Uhr. Großraumbüro im 6. Dezernat. Wo bist du denn hingegangen? Ich suche nach dir und du bist nicht da. Ich wusste nicht, dass ich warten sollte. Habe ich gesagt, dass du gehen kannst? Willst du, dass ich komme und noch ein bisschen warte? Du bist zu spät. Wenn du gewartet hättest, wärst du deinem Freund Mr. Paris begegnet. Habt ihr ihn abgeholt? Nein, er ist von selbst gekommen. Ein sehr interessantes Gespräch. Weniger mit mir als mit Olsen. Darf ich fragen, ob ihr ihm den Koffer gegeben habt? Reden wir morgen darüber. Ich bin dabei, das Feuer auszupinkeln und zurück zur Ranch zu reiten. Dick, nun komm schon, sag's mir doch einfach, ja? Da sind noch ein paar Sachen, über die ich mich in Ruhe mit dir unterhalten möchte. Solange du die Stadt nicht verlässt, besteht kein Grund zur Eile. Dick, dürfte ich dich bitten, nur 15 Minuten auf mich zu warten? Gut, ich bin hier. Aber du brauchst dich nicht fein zu machen. Und Jackie, bring die Papiere mit, die du aus dem Koffer genommen hast. 13. Mai, 20 Uhr. Büro im 6. Dezernat. Sehen Sie, ich ging davon aus, dass man den Diebstahl gemeldet hat. Natürlich hatte ich das der Geschäftsführung des Hotels gesagt. Paris. Der andere, den verhört, ist draußen. Sie haben gebeten, den Diebstahl der Polizei zu melden? Ja, und ich nahm an, man würde das tun, weil etwas aus meinem Zimmer gestohlen worden ist. Wussten Sie, dass Mr. Guidry eine Waffe bei sich hatte? Na, ich habe zu Ihnen gesagt, rede nur freundlich mit Ihnen, vielleicht können wir eine Vereinbarung mit Ihnen treffen. Sie haben meine Frage nicht beantwortet. Wussten Sie, dass Mr. Guidry eine Waffe bei sich hatte? Nein, das wusste ich nicht. Wussten Sie, dass er eine Waffe besaß? Ich glaube, das hat er mir mal gesagt. Ja, aber ich habe nicht gewusst, dass er sie heute dabei hatte. Sie haben gesagt, Sie hätten mit einem von Ihnen telefoniert. Wissen Sie, mit wem? Wissen Sie, für mich klingen die alle gleich. Hat er Geld von Ihnen verlangt? Er hat gesagt, er wollte sich mit mir treffen und mit mir reden, um zu sehen, wie viel er rausholen konnte, denke ich. Wenn nur geredet werden sollte, warum hatten die dann Ihrer Ansicht nach den Koffer dabei? Ja, das ist es, was mich interessiert. Ob es wirklich mein Koffer ist und ob meine Papiere drin sind. Ich weiß doch gar nicht, ob die nicht versucht haben, mich reinzulegen. Mr. Guidry hat Ihnen offenbar den Koffer abgenommen. Er musste doch wissen, ob er den richtigen vor sich hatte, oder? Naja, es war ein schwarzer Samsonite, ziemlich groß. Können Sie den Inhalt beschreiben? Ja, es waren Briefe, juristische Dokumente und so weiter. Stand auf irgendwelchen Briefen oder sonstigen Papieren Ihr Name drauf? Ja, natürlich, mein Name, mein Briefkopf. Sind Sie sicher, dass Sie Briefpapier mit Ihrem Briefkopf in dem Koffer hatten? Nein, ich hatte keins im Koffer. Die haben es reingetan. Und wenn meine Briefe nicht da drin sind, dann haben die Nigger sie wieder rausgenommen oder verloren. Was weiß ich? Ich weiß nur, Sie haben jedes Stück Papier mitgenommen, das in meinem Hotelzimmer war. Das kommt mir ungewöhnlich vor, nur Papiere mitzunehmen. Haben Sie nichts Wertvolles mitgenommen? Jetzt pass auf. Nichts Wertvolles? Wie eine Armbanduhr oder so? Herrgott nochmal, die haben mein Geschäft gestohlen! Die haben... Und noch mehr in der Art. Was habt ihr mit ihm gemacht? Wir haben ihn gehen lassen. Mit seinem Koffer? Wir haben gesagt, falls er ihn als gestohlen gemeldet und uns eine Beschreibung gegeben hätte, aber einfach so reinzuschneiden und den Koffer zu reklamieren, das würde ein anderes Licht auf die Sache werfen. Da wurde er sauer und sagte, er verlangt, dass wir ihm sein Eigentum aushändigen. Ich habe gesagt, es wäre uns ein Vergnügen, wenn wir es hätten. Und wenn er es richtig identifiziert. Was hat er dann gesagt? Er hat gesagt, wenn wir ihm den Koffer nicht aushändigen, wird er gerichtlich gegen uns vorgehen. Wahrscheinlich wird er das auch tun. Er weiß, was er tut. Nun, wir wissen, was er getan hat. Ich habe ihn daran erinnert, dass sein Freund zwei Menschen bei einem versuchten Raubüberfall getötet hat. Raubüberfall. Er fing wieder damit an, sein Eigentum und so weiter. Da habe ich gesagt, haben Sie nicht schon wegen Anstiftung zum Mord im Gefängnis gesessen? Hat ihm das den Mund gestopft? Vorerst jedenfalls. Aber wenn wir nicht beweisen, dass er Guidry beauftragt hat, sie zu töten, können wir ihm keine Anstiftung zum Mord anhängen. Doch ich durchschaue dieses Arschloch. Und wenn ich ihn nicht festnageln kann, dann werfe ich ihm wenigstens Knüppel zwischen die Beine. Was heißt das? Das heißt, wir haben gefunden, was im Koffer ist. Ich möchte auch nichts anderes erklären oder jemand wegen Diebstahl verhaften müssen und dann an meinem freien Tag beim Amtsgericht rumhängen. Das weiß ich wirklich zu schätzen. Aber? Nichts. Ich habe mich nur gefragt, ob der Koffer noch hier ist. Mach weiter. Falls er hier ist, meinst du, es würde irgendwas ausmachen, wenn ich ihn mir mal ansehe? Ist das alles? Vielleicht darf ich euren Kopierer benutzen. 14. Mai, 16 Uhr. Im Café des Casinos auf der Belle Isle, mitten im Detroit River. Ja, heute Morgen war ich drüben in Windsor, um Raymonds Sachen abzuholen. Warum belasten Sie sich mit seinen Sachen? Och, das ist keine Belastung. Irgendwann bringe ich sie seiner Familie. Vielleicht möchten Sie etwas davon behalten. Vielleicht seine Flinte. Ja, jemand wie Raymond findet man nicht jeden Tag. Gott sei Dank. Fast immer gut gelaunt, ein sehr angenehmer Typ. Klingt so, als würden Sie ihn vermissen. Oh, darauf können Sie einen lassen. Haben Sie Ihre Sachen zurückbekommen? Sie waren da, oder? Sie haben gesehen, wie die Polizei den Koffer mitgenommen hat. Ich habe mich gefragt, ob Sie ihn schon zurückgefordert haben. Ja, es kann mich ein bisschen Zeit kosten, aber ich kriege ihn schon zurück, ganz bestimmt. Ja, also, Miss Leary, es sieht doch so aus, dass Sie mich brauchen und ich Sie. Warum treffen wir uns nicht in der Mitte und jeder bekommt die Hälfte? 50-50. Sie haben eine Menge Zeit reingesteckt. Ja, verdammt viel Zeit. Okay. Für Ihre Zeit als eine Art Finderlohn will Mrs. Leary Ihnen 10.000 geben. Wie klingt das? Ach, kommen Sie, Miss Leary, 50-50. Sie bekommen $150.000 dafür, dass Sie ein Papier unterschreiben. Wie lange würden Sie im Supermarkt dafür arbeiten müssen? Sag's ihm. Denver Pacific. Was? Denver Pacific. Die Wertpapiere. 3000 Aktien. Wie haben Sie das rausgekriegt? Die Nigger. Was spielt das für eine Rolle? Ja, das ist richtig. Naja. Wenn ich rausfliege, fange ich nicht an zu brüllen wie ein Idiot. Ich sage Dankeschön und gehe zur Tagesordnung über. Mrs. Leary meint das ernst mit den 10.000 Dollar Finderlohn. Wenn sie nicht gekommen wäre... Oh, das ist sehr großzügig von Miss Leary. Nicht der Rede wert. Sie haben wohl einige Zeit dafür gebraucht, eine solche Liste aufzustellen. Haben Sie zu Hause eine Kopie? Leider trage ich mein ganzes Büro bei mir, aber ich kriege meine Papiere schon wieder, da brauchen Sie keine Sorgen zu machen. Es könnte Monate dauern, bis Sie einen Gerichtstermin bekommen. Und dann müssen Sie hoffen, dass zu Ihren Gunsten entschieden wird. Was wäre Ihnen die Liste Ihrer Kandidaten jetzt, in diesem Moment, wert? Würden Sie sagen, 20.000? Ich würde eher sagen, 10.000. Um ehrlich zu sein, daran hatte ich auch gedacht. Mrs. Leary schuldet Ihnen 10. Wenn Sie die hier kaufen, schulden Sie mir 10. Damit sind wir quitt, oder? Mr. Paris, es war nett, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Ich weiß nicht warum, aber als ich ihn da sitzen sah, hat er mir fast leid getan. Ich weiß auch nicht warum. Wenn du ihn heute Nachmittag triffst, verspeist er gerade wieder irgendjemand. Mr. Ryan, haben Sie vielleicht Lust, für mich ein paar Leute zu suchen? Einen Moment habe ich gedacht, du nimmst deinen Vorschlag an. Ryan sah zu ihr hinüber, lächelte und schüttelte den Kopf. Aber er sagte kein Wort. Nummer 89, Unbekannt. Kriminalhörspiel in zwei Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Elmore Leonard. Übersetzung und Bearbeitung Jochen Stremmel. Teil 2. Es sprachen Jack Ryan, Udo Schenk. Mr. Paris, Martin Reinke. Denise, Caroline Eichhorn. Dick Speed, Christian Redl. Virgil Royal, Ingo Hülsmann. Raymond Giedre, Andreas Grotka, Erzähler Hans-Peter Hallwachs und andere. Ton und Technik Rolf Knapp und Claudia Peike. Regieassistenz Felicitas Ott. Regie Walter Adler. Produktion Südwestrundfunk 2005. Dramaturgie Eckhard Skorupa.